kein Gefühl, sie nicht. Bacardi pissig für Krabber, pissig fucking leg. Bacardi Bussi vor, Krabber pissig in den Tisch. Adi die Mod, ich weiß, Bacardi Phänomen. Adi die Bussi ist weit, Adi die Schwein. Adi die Wissen mich weit, Adi die Schein. Adi die Masse mit den Lein, Adi die Smein. Adi die Mod in den Tisch, Adi Schnein. Bacardi die Bussi vor, Adi die Kenny Cat. Adi die Bussi nicht schon vor, Adi die Bussi steht. Adi die Bussi steht in vor, Adi die Bussi stehen. Adi die Bussi wie die Stich, Adi die Matrix. Bacardi Bussi vor, Adi die Masse steht. Wo ihnen sie nicht, Bacardi die Masse liegt. Adi die Bussi wird die Stich, Safa kommt. Edit die Bosse bitte lese und ich von die Korn. Edit die Matrix, sei voll die Bosse das. Edit die PD, schrank war wie sie Bosse schloss. Hat die Programme wie die Git, kriegt die Cannabis ist dies. Meine Degen sehen, schade, verkackt die Tisch. Verkackt die Bus, edit die Masse stets. Edit die Masse schreibt, gerade verkackt die Publik. Edit die Bosse stets, verkackt die Bosse schloss. Edit die Masse stets, verkackt die Bosse schloss. Edit die Bosse stets, er Bosse war zu schloss. Edit die Bosse Bus, edit die Bosse schloss. Edit die Masse stets, verkackt die Sorte die Fock. Edit die Bosse stets, verkackt die Bosse schloss. Edit die Missy Licht, edit die ich weiß, edit die Mosse vor, hat er mich immer nicht nein. Verkackt nicht die Bus, er war nicht immer nicht nein. Nenn die Mosse dich, er mag jetzt immer nicht nein. Verkackt nicht die Bus, edit die Mosse schließ, das Gefühl nicht, edit die Mosse schließ. Verkackt nicht die Bus, hat die Fuß, damit die Diss. Das ist Matrix, die er nicht schaffen nicht. Die Pussy bot die Cats, er tippt die Sport. Gerade die Pussy verkratzt, er geht vor. Bottet die Pussy Pflick, er tippt die vor. Macht die Fasse, zieht die Fans, er tippt die Kokon. Er tippt die Pussy verletzt, er tippt die Pussy verletzt. Er tippt die Masse in die Nächste, verkratzt die Pussy beim Netz. Er tippt die Masse verlot, er tippt die Masse mal leer. Weil die Masse begeht, er kann die Fans am Erkennen. Er tippt die Masse fetisch, er tippt die Masse mal rap. Er tippt die Masse mal kalt, er tippt die verkratzt die Cats. Weil die Masse fetisch, er kann die Fans am Erkennen. Er fährt die Masse verkorn, er tippt die Masse mal nett. Pussy for the shit, so for pussy for the shit, it's my net. Pussy for the vision, pussy for the shit, it's my net.